Abschnitt 9 aus David Copperfield Band 4 von Charles Dickens übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 24. Kapitel. Meine erste Ausschweifung. Es war wunderbar herrlich, im einzigen Besitz dieses hohen Schlosses zu sein und mich, wenn ich die Saaltür draußen zumachte, wie Robinson Crusoe zu fühlen, wenn er sich in seiner Festung befand und die Leiter hinter sich aufgezogen hatte. Es war wunderbar herrlich, mit dem Hausschlüssel in der Tasche in der Stadt herumzugehen und zu wissen, dass man jeden zu sich einladen könnte, ohne jemandes Unzufriedenheit zu erregen als seine eigene. Es war so wunderbar herrlich, zu kommen und zu gehen, ohne jemand zu fragen, und Mrs. Crupp keuchend aus den Tiefen der Erde heraufzuläuten, wenn ich sie brauchte und wenn sie Lust hatte zu kommen. Das war alles wunderbar herrlich, aber ich muss gestehen, dass es auch manchmal recht langweilig war. Es war sehr hübsch, vorzüglich früh am schönen Morgen, es war frisch und lebendig bei Tage und noch frischer und lebendiger bei Sonnenschein. Aber wie der Tag sank, schien das Leben ebenfalls zu sinken. Ich weiß nicht, wie es kam, aber es war selten hübsch bei Kerzenschein. Ich hätte jemanden haben mögen, um mich mit ihm zu unterhalten. Agnes fehlte mir. An ihre Stelle, die immer lächelnd meine Herzensergießungen aufgenommen, war eine entsetzliche Leere getreten. Bis zu Mrs. Crupp schien es entsetzlich weit zu sein. Ich dachte an meinen Vorgänger, der vom Trinken und Rauchen gestorben war, und ich hätte wünschen können, er wäre so gut gewesen, leben zu bleiben, anstatt mich mit seiner Krankheit zu ärgern. Nach 2 Tagen und Nächten kam es mir vor, als ob ich schon 1 Jahr dort gewohnt hätte, und doch war ich noch nicht 1 Stunde älter, sondern meine Jugendlichkeit quälte mich so sehr als früher. Da Steerforth immer noch nicht erschien und ich fast fürchtete, er möchte krank sein, so machte ich am 3. Tage früh einen Abstecher nach Highgate. Mrs. Steerforth freute sich sehr, mich zu sehen und sagte mir, er sei zu einem seiner Oxforder Freunde auf Besuch nach St. Albans gegangen, sie erwarte ihn aber morgen zurück. Ich liebte ihn so sehr, dass ich auf seinen Oxforder Freund ordentlich eifersüchtig war. Ihre dringende Einladung zum Essen dazubleiben, musste ich annehmen, und ich glaube, wir sprachen von nichts als von ihm den ganzen Tag über. Ich erzählte ihr, wie sehr er den Leuten in Yarmouth gefallen und was er für ein angenehmer Gesellschafter gewesen. Miss Dartle war wie gewöhnlich voller Andeutungen und geheimnisvoller Fragen, aber hörte mit großem Interesse einen Bericht an und fragte, »Wäre es wirklich so?« und so weiter, so oft, dass sie von mir alles erfuhr, was sie wissen wollte. Sie sah noch ebenso aus, wie ich sie nach meinem ersten Besuch beschrieben habe, aber die Gesellschaft der beiden Damen erschien mir so angenehm und stand in so wohltuendem Gegensatz zu meinem 2-tägigen Einsiedlerleben, dass ich mich wirklich ein klein wenig in Miss Dartle verliebte. Im Laufe des Abends und vornehmlich vor meinem Nachhauseweg drängte sich auch mir mehrmals der Gedanke auf, was für eine angenehme Gesellschaft sie für mich in der Buckinghamstraße sein würde. Ich saß am anderen Tag beim Café, und ich muss bei dieser Gelegenheit bemerken, dass es wirklich erstaunlich war, wie viel Kaffee Mrs. Crupp brauchte und wie schwach er dabei war, als zu meiner unbegrenzten Freude Steerforth hereintrat. »Lieber Steerforth«, rief ich aus, »ich fing schon an zu glauben, ich würde dich nie wiedersehen.« »Sie haben mich ja gewaltsam entführt«, sagte Steerforth, »und zwar am nächsten Morgen nach meiner Heimkehr. Aber Blümchen, welch herrliche Junggesellenwirtschaft!« Ich zeigte ihm die ganze Wohnung und vergaß nicht die Vorratskammer, und er lobte alles herzlich. »Ich will dir was sagen, alter Junge«, setzte er hinzu, »ich hätte Lust, das zu meinem Absteigequartier zu machen, bis du mir kündigst.« Das war mir wonnig zu hören. Ich sagte ihm, wenn es darauf ankäme, könnte er bis zum jüngsten Tage warten. »Aber du musst etwas zum Frühstück haben«, sagte ich und griff nach der Klingel. »Und Mrs. Crupp solle frischen Kaffee kochen und ich will dir in meinem Ofen einen Speck rösten.« »Nein, nein«, sagte Steerforth, »klingle nicht, ich kann nicht. Ich habe versprochen, mit meinen Leuten im Piazza Hotel in Covent Garden zu frühstücken.« »Dann kommst du doch zum Essen«, sagte ich. »Ich kann nicht, auf mein Wort. Nichts würde mir angenehmer sein, aber ich muss bei diesen beiden Leuten bleiben. Wir wollen alle drei morgen früh wieder fort.« »Nun, dann bring sie mit hierher zu Tisch«, erwiderte ich. »Würden sie wohl kommen?« »Oh, sie würden gern genug kommen«, sagte Steerforth, »aber wir würden dir Ungelegenheiten machen. Speise du lieber mit uns.« Damit konnte ich mich in keiner Weise einverstanden erklären, denn es fiel mir ein, dass ich doch eigentlich einen kleinen Einzugsschmaus geben müsste und eine bessere Gelegenheit konnte sich nicht finden. Ich war auf meine Wohnung noch einmal so stolz, nachdem er sie gelobt hatte, und brannte vor Verlangen, alle ihre Hilfsquellen zu entwickeln. Er musste mir daher auf das Bestimmteste im Namen seiner Freunde auf 6 Uhr abends zusagen. Als er fort war, klingelte ich Mrs. Crupp und machte sie mit meinem verzweifelnden Entschluss bekannt. Mrs. Crupp sagte ernstlich, »Natürlich lasse sich nicht erwarten, dass sie bei Tische aufwarte, aber sie kenne einen gewandten jungen Mann, der für 5 Schilling und ein kleines Trinkgeld vielleicht dazu bereit sein würde.« Ich bestellte natürlich diesen jungen Mann. Zunächst sagte Mrs. Crupp, sie könne natürlich an 2 Orten nicht zugleich sein und ein Mädchen in der Vorratskammer, um Teller zu waschen, sei unentbehrlich. Ich frug, was so ein Mädchen kosten werde, und Mrs. Crupp sagte, sie glaube, 18 Cent würden mich weder glücklich machen noch zugrunde richten. Ich war auch der Meinung, und so war das abgemacht. Dann sagte Mrs. Crupp, jetzt also das Essen. Es war ein merkwürdiges Beispiel von Seiten des Maurers, der Mrs. Crupps Küchenherd gebaut hatte, dass man nur Chops und Kartoffelbrei darauf kochen konnte. »Was den Fischkessel betrifft«, sagte Mrs. Crupp, »so sollte ich nur in die Küche kommen und ihn ansehen. Mehr könnte sie nicht sagen. Wollte ich ihn ansehen?« Da dies doch nichts helfen konnte, so schlug ich es aus und sagte, auf den Fisch kommt es auch nicht an. Aber Mrs. Crupp sagte, sprechen Sie nicht so, es gibt frische Austern und warum wollen Sie die nicht nehmen? So war das abgemacht. Dann sagte Mrs. Crupp, sie würde Folgendes empfehlen. Ein paar gebratene Hühner vom Mundkoch, ein Gericht gedämpftes Rindfleisch mit Gemüse vom Mundkoch, 2 Entremets vom Mundkoch, eine Torte und vielleicht etwas Gelee vom Mundkoch. Das, sagte Mrs. Crupp, würde ihr volle Zeit lassen, ihre geistige Tätigkeit auf die Kartoffeln zu konzentrieren, um den Käse und den Sellerie, so rasch sie nur wünschen könnten, zu servieren. Ich handelte nach Mrs. Crupps Rat und gab selbst dem Mundkoch die nötigen Aufträge. Wie ich nachher an den Strand ging und in einem Fleischladen eine hart marmorierte Substanz mit der Aufschrift Mock Turtle bemerkte, ließ ich mir ein Stück abschneiden, das, wie ich später erfuhr, für 15 Personen gereicht hätte. Nicht ohne einige Skrupel verstand sich Mrs. Crupp dazu, das Präparat aufzuwärmen, und es lief so sehr zusammen, dass es für 4 Mann kaum langte. Außerdem kaufte ich noch ein kleines Dessert auf dem Covent Garden Markt und gab einem Weinhändler in der Nachbarschaft einen nicht ganz unbedeutenden Auftrag. Als ich nachmittags nach Hause kam und das 4 Eck von Flaschen auf dem Fußboden der Vorratskammer stehen sah, kamen sie mir so zahlreich vor, obgleich 2 fehlten, was Mrs. Crupp sehr unangenehm war, dass ich wirklich darüber erschrak. Der eine von Steerforths Freunden hieß Granger, der andere Markham. Beide waren sehr heiter und lebhafte Kerle. Granger, etwas älter als Steerforth, Markham von jugendlichem Aussehen und höchstens 20. Ich bemerkte, dass der Letztere stets von sich in unbestimmtem Sinne als von einem Dritten sprach, aber niemals von der ersten Person des Singulars. »Hier könnte man sich recht wohl befinden, Mr. Copperfield«, sagte Markham. Damit meinte er sich. »Es ist keine schlechte Lage«, sagte ich, »und die Wohnung ist wirklich recht bequem.« »Ich hoffe, ihr habt beide guten Appetit mitgebracht«, sagte Steerforth. »Auf Ehre«, erwiderte Markham, »die Stadt scheint einem Appetit zu machen. Man hungert den ganzen Tag. Man ist in einem fort.« Da ich anfangs etwas verlegen war und mir zu jung vorkam, um den Wirt zu machen, so bat ich Steerforth, sich oben anzusetzen und nahm den Platz gegenüber ein. Alles war sehr gut. Der Wein wurde nicht geschont und er gab sich so viel Mühe, damit alles gut vonstatten gehe, dass nie eine Pause eintrat. Ich war während des Essens kein so guter Gesellschafter, als ich hätte wünschen können, denn mein Stuhl war der Tür gegenüber und meine Aufmerksamkeit wurde immer dadurch in Anspruch genommen, dass der gewandte junge Mann sehr oft das Zimmer verließ und dass ich seinen Schatten stets unmittelbar darauf mit einer Flasche im Munde an der Wand sah. Auch das Mädchen machte mir einige Sorgen. Nicht sowohl, weil sie die Teller zu waschen versäumte, als weil sie sie zerbrach. Denn da sie sehr wissbegierig war und es nicht über sich bringen konnte, sich auf die Vorratskammer zu beschränken, so guckte sie beständig durch die halb geöffnete Türe uns zu und glaubte ebenso oft, sie sei entdeckt. In diesem Glauben zog sie sich mehrere Male auf die Teller zurück, mit denen sie sorgfältig den Fußboden belegt hatte und richtete viel Unheil an. Das waren jedoch geringfügige Unannehmlichkeiten, die leicht vergessen waren, als das Tischtuch weggenommen war und das Dessert auf der Tafel stand, um welche Zeit, beiläufig bemerkte, der gewandte junge Mann kaum noch lallen konnte. Ich schickte ihn und das Mädchen hinunter und überließ mich ganz dem Genuss. Ich fing damit an, sehr heiter zu sein, allerlei halb vergessene Sachen kamen mir in den Kopf und machten mich ganz ungewöhnlich gesprächig. Ich lachte herzlich über meine eigenen und der anderen Späße, rief Steerforth zur Ordnung, weil er den Wein nicht hatte herumgehen lassen, gab mehrfache Versprechungen, nach Oxford zu kommen, erklärte, dass ich bis auf Weiteres jede Woche ein solches Diner geben werde und nahm wahnsinnigerweise so viel Tabak aus Grangers Dose, dass ich in die Vorratskammer hinausgehen und 10 Minuten lang niesen musste. Immer rascher und rascher ließ ich den Wein herumgehen und war stets bereit, eine neue Flasche aufzumachen, bevor es nötig war. Ich brachte Steerforths Gesundheit aus. Ich sagte, er sei mein teuerster Freund, der Beschützer meiner Jugend und der Gefährte meiner Jünglingsjahre. Ich sagte, ich sei ihm mehr schuldig, als ich ihm jemals vergelten, und ich bewundere ihn mehr, als ich ausdrücken könnte. Ich schloss also, Steerforth, Gott segne ihn, Hurra! Wir gaben ihm 3x3 Hurras und noch eines, und ein noch recht ordentliches, um es voll zu machen. Ich zerbrach mein Glas, als ich um den Tisch ging, um ihm die Hand zu schütteln, und zu ihm ziemlich undeutlich sagte, Steerforth, du bist der Leitstern meines Lebens. So ging's fort, bis ich plötzlich entdeckte, dass jemand inmitten eines Liedes war. Markham sang, und zwar, »Wann das Menschenherz mit Gram beschwert.« Nach dem Schlusse sagte er, er wolle die Gesundheit der Frauen ausbringen. Ich erhob dagegen Einwand und konnte es nicht gestatten. Ich fand die Form nicht ehrerbietig genug und wollte keinem in meinem Hause einen andern Toast gestatten als auf die Damen. Ich war sehr heftig gegen ihn, wohl hauptsächlich, weil ich glaubte, Steerforth und Granger über mich oder über uns beide lachen zu sehen. Er sagte, man werde sich nichts vorschreiben lassen. Ich war damit ganz einverstanden. Er sagte, man dürfe nicht beleidigen. Ich sagte, er habe da ganz recht, niemals unter meinem Dach, wo die Laren und die Gesetze der Gastfreundschaft heilig gehalten würden. Er sagte, es sei eines Mannes nicht unwürdig zu gestehen, dass ich ein verteufelt guter Kerl sei. Ich brachte sofort seine Gesundheit aus. Es rauchte jemand. Wir rauchten alle. Ich rauchte und versuchte, einen angehenden Ekel zu unterdrücken. Steerforth hatte eine Rede über mich gehalten, die mich fast bis zu Tränen rührte. Ich dankte in einer Gegenrede und hoffte, die Anwesenden würden morgen bei mir speisen und übermorgen jeden Tag um 5 Uhr, damit wir einen langen Abend vor uns hätten. Ich fühlte mich veranlasst, einen Toast auszubringen. Ich trank auf das Wohl meiner Tante Mrs. Betsy Trotwood, die Beste ihres Geschlechts. Es sah jemand aus meinem Schlafzimmerfenster heraus, kühlte sich die Stirn an dem steinernen Simse. Der jemand war ich. Ich redete mich an als Copperfield und sagte, warum versuchtest du zu rauchen? Du hättest wissen können, dass du es nicht vertragen konntest. Jetzt betrachtete sich jemand sein wankendes Gesicht im Spiegel. Das war ich auch. Ich sah sehr blass aus im Spiegel, meine Augen sahen sehr stier aus und mein Haar, nur mein Haar, weiter nichts, war betrunken. Jemand sagte mir, wir wollen ins Theater gehen, Copperfield. Ich war nicht mehr im Schlafzimmer, sondern an dem mit vielen Gläsern bedeckten Tisch. Granger an meiner rechten Seite, Markham an meiner linken und Steerforth mir gegenüber. Alle von einem Nebel umgeben und weit, weit weg. Ins Theater? Natürlich. Nur fort, aber Sie müssen mir erst erlauben, alle hinauszubegleiten und die Lampe einzudrehen, wegen des Feuers. Die Finsternis musste mich irre machen, aber die Tür war fort. Ich tappte danach in den Fenstergardinen, als Steerforth mich lachend beim Arme fasste und hinausführte. Wir gingen die Treppe hinunter, einer nach dem anderen. Auf einer der letzten Stufen fiel jemand und kollerte hinunter. Jemand sagte, es sei Copperfield. Ich ärgerte mich über die Unwahrheit, bis ich mich in der Hausflur auf dem Rücken liegend fand und zu glauben anfing, dass doch etwas Wahres darin sein könnte. Draußen war starker Nebel und um die Straßenlaternen waren große Ringe. Ich hörte so etwas wie ein feuchter Abend. Mir kam er kalt vor. Steerforth stäubte mich unter einer Laterne ab und gab mir meinen Hut wieder, den jemand auf eine höchst außerordentliche Weise wo hervorgeholt hatte, denn ich hatte ihn vorher nicht aufgehabt. Dann sagte Steerforth, »Nun bist du in Ordnung, Copperfield?« Und ich erwiderte lallend, »Alles in Ordnung.« Ein Mann in einem nebelumringten Taubenschlag strich von jemandem Geld ein, frug, ob ich mit zu den Herren gehöre und schien eine Zeit lang zu zweifeln, ob er Geld für mich nehmen sollte oder nicht. Kurz darauf fand ich mich sehr hoch oben in der schwülen Luft des Theaters wieder und sah in ein großes Parterre hinab, das mir zu rauchen schien. So wenig konnte ich die Leute darin unterscheiden. Auch eine große Bühne sah ich, sehr rein und glatt im Vergleich mit der Straße, darauf Personen, die von irgendetwas sprachen, aber nichts weniger als deutlich. Überfluss von Kerzenschein und Musik und Damen in den Logen waren da und ich weiß nicht, was sonst noch. Das ganze Gebäude kam mir vor, als ob es schwimmen lernen wollte. Es benahm sich auf eine so seltsame Weise, als ich versuchte, ihm eine etwas stetige Haltung zu geben. Auf jemandes Vorschlag beschlossen wir, in die erste Rangloge zu den Damen zu gehen. Ein Herr in vollem Anzuge auf einem Sofa und einem Operngucker in der Hand schwebte vor meinen Augen vorbei, ebenso mein eigenes Bild im Spiegel. Dann führte man mich in eine der Logen und sagte etwas, und die anderen Leute in der Loge riefen jemandem »St« zu, und die Damen sahen mich zürnend an. Und wie? Ja, auch Agnes saß in der Reihe vor mir, neben einem Herrn und einer Dame, die ich nicht kannte. Ich sehe ihr Gesicht jetzt noch besser, als ich es damals zu sagen wagte, mit dem auf mich gerichteten, kaum zu beschreibenden Blick voll Schmerz und Verwunderung. »Agnes«, lallte ich, »mein Gott, Agnes!« »Still, ich bitte dich«, sagte sie, »ich konnte nicht begreifen, warum. Du störst das Publikum, sie nach der Bühne.« Ich versuchte, meinen Blicken eine bestimmte Richtung zu geben, um etwas von dem zu verstehen, was unten vorging, aber ich mühte mich umsonst. Ich sah sie wieder an und sie rückte scheu in ihre Ecke und hielt die Hand an die Stirn. »Agnes«, lallte ich, »du bist doch nicht unwohl?« »Ja, ja, bitte, aber lass mich, Trotwood«, erwiderte sie, »hör mich an, wirst du bald gehen?« »Wirst du bald gehen?« wiederholte ich mit schwerer Zunge. »Ja.« Es fuhr mir durch den Kopf, ihr zu sagen, dass ich auf sie warten würde, um sie nach dem Wagen zu begleiten. Ich glaub auch, ich sagte es ihr, denn nachdem sie mich eine Weile aufmerksam angesehen, sagte sie leise, »Ich weiß, dass du mir folgst, wenn ich sage, dass mir sehr viel daran liegt. Geh jetzt, Trotwood, um meinetwillen und bitte deinen Freund, dich nach Hause zu bringen.« Sie hatte mich doch insoweit zur Besinnung gebracht, dass ich mich schämte, obwohl ich mich zugleich über sie ärgerte und mit einer möglichst kurzen guten Nacht aufstand und fortging. Mein Begleiter folgte mir und ich trat aus der Loge unmittelbar in mein Schlafzimmer, wo bloß noch Steerforth bei mir war und mich auskleiden half und wo ich ihm wiederholt sagte, Agnes sei meine Schwester und ihn ebenso oft bat, den Flaschenzieher zu bringen, damit ich noch eine Flasche Wein aufmachen könne. Wie jemand in meinem Bett liegend die ganze Nacht hindurch alles dies in einem Fiebertraum und in buntem Wirrwarr noch einmal tat und sagte, während das Bett wie eine nie ruhende, wogende See war. Wie ich als dieser jemand langsam ich zu werden anfing, mit fieberndem Durst in fieberheißer, trockener Haut, die mich umhüllte, wie ein hartes Brett da lag, meine Zunge dem Boden eines leeren Kessels gleich, beschlagen von langem Dienste und über einem langsamen Feuer röstend, meine Handflächenplatten von glühendem Metall, die kein Eis kühlen konnte. Aber die Seelenqual, die Reue, die Scham, als ich am Morgen wieder meiner bewusst wurde, mein Entsetzen, 1000 Beleidigungen verschuldet zu haben, die ich vergessen hatte und die ich nie wieder sühnen konnte. Die Erinnerung an Agnes nie zu vergessenden Blick, das quälende Gefühl der Unmöglichkeit, mich mit ihr zu verständigen, da ich weder wusste, wenn sie nach London gekommen war, noch wo sie wohnte. Mein Ekel vor dem bloßen Anblick der Stube, wo das Gelag abgehalten wurde. Der Kopfschmerz, der Geruch von dem Zigarrenrauch der vorigen Nacht, der Anblick der Gläser, die Unmöglichkeit auszugehen, ja, selbst aufzustehen. Oh, was für ein Tag war das! Oh, was für ein Abend, als ich am Feuer saß mit einem Teller schwacher Suppe, gequält von dem Gedanken, auf demselben Wege wie mein Vorgänger zu sein, der Erbe seiner traurigen Geschichte in seiner Wohnung und halb willens stracks nach Dover zu eilen und alles zu beichten. Welch ein Abend, als Mrs. Crupp, als sie den Suppenteller holte, mir eine Niere auf einem Käseteller als den einzigen Überrest des gestrigen Gelags zeigte und ich wirklich Neigung fühlte, an ihre Nanking-umhüllte Brust zu stürzen und mit aufrichtiger Reue zu ihr zu sagen, »Oh, Mrs. Crupp, Mrs. Crupp, lassen wir das sein. Mir ist sehr elend zumute. Nur, dass ich selbst in diesem Katzenjammer zweifelte, dass Mrs. Crupp ganz die Frau sei, der man vertrauen könnte.« Ende von Abschnitt 9, gelesen von Jos van Aarten, Braunschweig, 31. Dezember 2024. Ende von David Copperfield, Band 4, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt.